glaubst mir nicht, dass ich dich liebe. Warum nur, warum? Um dass ich treu dir bliebe. Warum nur, warum? Komm zu mir und lass einen Sommer vergehen. Wird es hell, dann wirst du es selber sehen. Dann glaubst du mir, dass ich dich liebe und fragst mich, warum?